2 Corinthians 5. Blätter zum 2. Korintherbrief, Kapitel 5. And let's pray. Und dann beten wir. Father, thank you for your word. Danke, Vater, für dein Wort. That is a lamp unto our feet. Welches eine Leuchte ist auf unserem Weg. And a light unto our path. Dein Licht für unseren Pfad. We thank you that we can be students of your word. Und danke, dass wir dein Wort studieren dürfen. And that our lives can be stabilized. Und dass unsere Leben dadurch stabil sind. Through the intake of your word. Durch die Aufnahme deines Wortes. Bless it to our hearts tonight, I pray. Segne dieses heute Abend in unseren Herzen. In Jesus' name. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 2 Corinthians 5:10. 2. Korinther 5, Vers 10. I believe we left off at verse 10 a few weeks ago. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen da mit dem Vers 10 aufgehört. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. So that each one may be recompensed for his deeds in the body. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. According to what he has done, whether good or bad. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. So let's just review a few words here. For we must all. So wir wollen hier ein paar Worte wiederholen. Und zwar zunächst einmal, wir müssen alle. We must all appear. Wir müssen alle offenbar werden. You ever get an Anzeige in the mail that says you have to appear in court? Habt ihr schon einmal eine Anzeige erhalten, wo es heißt dann, ihr müsst vor Gericht erscheinen? I've never had one, I just heard about them. Ich hatte sowas noch niemals, aber habe schon davon gehört. But you have to be there. Aber du musst dann dort They sein. Want to see you. Die möchten dich sehen. I remember one time, ich erinnere mich eines Tages, I had these people come from America. Da kamen Leute aus Amerika. And it was a pastor and his teenage son. Das war ein Pastor mit seinem jugendlichen Sohn. And he said to me, can we do something exciting for my son? He's 16 years old. Und er hat zu mir gesagt, können wir irgendwas Aufregendes machen mit meinem Sohn? Er ist 16 Jahre alt. I said we can go to the amusement park. Ich habe gesagt, ja, wir können da in so einen Vergnügungspark gehen. We can go to the Alps. Wir können in die Alpen fahren. Or I can show you the Slovakian border. Oder ich kann ihm die slowakische Grenze zeigen. I think I can find it through the woods. Ich glaube, das schaffe ich durch den Wald hindurch, ihm das zu zeigen. Yeah. Er hat gesagt, ja. So we drove down, we went toward Hainburg. Also sind wir bis nach Hainburg gefahren. And we went down this road. Dann sind wir eine Straße entlang gefahren. Fields, you know? Und da waren wir schon auf den Feldern. And then, this was about 15, 16 years ago. Das war so circa vor 15, and 16 Jahren. And I saw this sign and it said verboten. Und da stand dann diese Tafel und da stand drauf verboten. Verboten, it must mean like tractors or something in the area. Da haben wir gedacht, you know? Ja, so wie Traktoren oder was auch immer da in der Gegend. I have no idea what that means. Ich hatte keine Vorstellung, was das bedeutet. Yeah, we parked the car there. Also wir haben das Auto dort abgestellt. And I said it's got to be this way somewhere, you know. Und ich habe dann gesagt, in diese Richtung, glaube ich, muss so es wohl sein. Me and him, my wife and myself. Also er mit ihm und ich mit meiner and Frau. We got past the field and we and then came the woods, you know. Und wir überquerten dieses Feld und dann kam der Wald. I said, look, a path, let's go. Und ich habe dann gesagt, schau, da ist ein Weg, gehen wir. And we're coming along. Und wir gehen da durch. And suddenly there it is, the fence. Und da ist er plötzlich, der Zaun. And the barbed wire. Und dieser Strom, dieser Elektrozaun. We're just very close to it because we came through bushes and suddenly it was from here to that back wall. Und wir waren diesem Zaun sehr, sehr nahe, weil wir uns durch die Büsche dahin vorbewegt hatten. Right there. Das war dann so wie von hier bis zu dieser Mauer. Dort on that side is the communist world. Und da drüben, da ist die kommunistische Welt. And suddenly, out of the bushes came this Slovakian border patrol. Und plötzlich aus diesem Gebüsch heraus kam eine Patrouille, eine slowakische. Border patrol. Und ich habe gesagt, schau mal, eine Grenzpatrouille. Don't move, they don't see us. Bewegt euch nicht, die sehen uns nicht. And suddenly they saw us. Und plötzlich haben sie uns gesehen. And they pointed over to us. Und sie haben auf uns gezeigt. And I said, don't worry about anything. Und ich habe gesagt, macht euch keine Sorgen um nichts. They're on that side of the fence and we're on this side of the fence. Wir sind auf der anderen Seite des Zaunes und wir sind da drüben. We're in the free world. Wir sind in der freien Welt. And suddenly they all jumped over the fence. Und plötzlich sind alle über den Zaun drüber. I said, they're jumping over the fence. Ich gesagt, die springen über den Zaun drüber. And then someone said, should we run? Und jemand hat gesagt, sollen wir davonlaufen? And I said, I don't know, they've got guns. Und ich gesagt, ich weiß nicht, die haben ja Waffen. So they ran over to us. Also kommen die auf uns zugelaufen. And they said, get down on your knees. Und gesagt, kniet euch nieder. They were like right on us, you know, with these guns, you know. Die waren da vor uns und haben die Waffen angehalten. And I said, I'm not going to get on my knees. You're in Austria. Ich habe gesagt, ich werde nicht auf die Knie gehen, ich bin in Österreich. They said, Austria is 100 meters that way. Sie haben gesagt, Österreich liegt 100 Meter weiter da drüben. You are in Czechoslovakia. Ihr seid hier in der Tschechoslowakei. You are now under arrest. Ihr seid jetzt festgenommen. Wow, what an adventure. Was für ein Abenteuer. So they held the guns on us, you know. Also sie haben uns die Waffen so angehalten. And they radioed in and about 7 minutes later. Und sie haben dann über Funk einen Spruch weitergegeben. Yeah, this guy could just not get me to get on my knees. Und der hat es aber nicht geschafft, dass ich mich dann niedergekniet habe. I said, no, I'm not getting on my knees. Ich habe gesagt, nein, ich knie mich nicht he nieder. Points his gun at me. Get on your knees. Er zeigt mit seiner Waffe auf mich und sagt, auf die Knie. Nah, I'm not getting on my knees. Nein, ich knie mich dann he nicht. He radios in. This jeep comes with a truck. Dann funkt er und es kommt ein Jeep und ein Lastwagen. Und plötzlich kommt da so ein deutscher Schäferhund, riesengroß daher. Wie ein Kuh, right? Wie eine Kuh. And by this time, but just before that happens, you know. Aber bevor das passiert ist. The jeep comes with a guy with a black leather jacket. You know, this is the KGB, you know. Also da kommt ein Jeep und da steht ist ein Mann drauf mit einem schwarzen Ledermantel. And the officer comes. He's like in his 40s, you know. Ein Offizier so in seinen 40ern. He's yelling at the soldiers. He says, "Line them up, line them up." Und der schreit diesen Soldaten an und sagt, lass sie aufstellen. And he kicks our feet wide, you know. We got to put our hands behind our necks. Und stellt uns so auf. Die Beine mussten wir da spreizen und die Hände waren am Rücken verstreckt. And then the German shepherd comes, you know. Und dann kommt dieser deutsche Schäferhund. And they're all surrounding us with their guns, you know. Und die haben uns alle das umzingelt mit ihren Waffen. And then the son said to his dad, you know. Und dann sagt der Sohn zu seinem Papa. I hate dogs. Ich hasse Hunde. And this was a big dog, you know. Das war ein großer Hund. And then I turned to the pastor and I said this. Und dann habe ich mich zu ihm hingewandt zu dem Pastor und habe Folgendes gesagt. Is this exciting enough for you? Ist das jetzt spannend genug für dich? And he said, very funny. Er hat gesagt, sehr lustig. And so they took us in to the border. Also haben sie uns da über die Grenze abgeführt. And then they took us downstairs and they asked us if we were spies, what we were doing. Haben uns dann in einen Raum hinuntergeführt und haben uns gefragt, was wir hier machten und ob wir Spione wären. They tried to get me to work for them, you know. Sie haben versucht, mich dann dafür einzuspannen, dass ich für sie arbeitete. I'm not interested in any of this, you know. Er hat gesagt, ich habe überhaupt kein Interesse daran. So, they actually didn't ask me that, but you could tell they kind of wanted it. They kept giving me whiskey, you know. Also sie haben mich das nicht direkt gefragt, aber man konnte das erkennen an dem, wie sie gefragt haben. Yeah, I had to drink sie the first few. No, like, sie haben mir auch Whisky gegeben. I didn't drink any of it. But anyway, after about a couple hours, they let us go. Aber nach einigen Stunden durften wir dann wieder gehen. And then I got an Anzeige. Und dann habe ich eine Anzeige erhalten. But before that came, bevor diese kam, there was this guy following me every day. Da gab es einen Mann, der mir ständig nachging. In Austria, you know, in Österreich. He had a black leather jacket. Er hatte eine schwarze Lederjacke und er war immer da auf der Ecke. And then he'd disappear. Dann ist er wieder verschwunden. Oh man, the KGB are here. Und ich habe mir gedacht, der KGB, die sind sogar hier. So he was everywhere, just der, like there he is again. Der war überall. That guy da ist er schon there. Wieder. Da ist dieser Mann schon wieder. And then he was even in the apartment building. Und dann war sogar in diesem Wohnhaus, we wo wir wohnten. We came home one night and suddenly he went down the stairs. Und wir kamen eines Abends nach Hause und plötzlich ist er die Stiegen da hinunter. KGB. And then I got an Anzeige. Und dann habe ich eine Anzeige erhalten. You must appear. Sie müssen erscheinen. At the Fremdenpolizei. Bei der Fremdenpolizei erscheinen. In room 202. Im Raum 202. Das heißt, ich musste dort sein. So I went there. Also bin ich dorthin. And I opened the knocked. Ich habe dann angeklopft. Ja, kommen Sie rein. The door opens. Die Tür hat sich geöffnet. And who do you think's behind the desk? Was glaubt ihr, wer hinter diesem Schreibtisch saß? The guy with the leather jacket. Der Mann mit dieser Lederjacke. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Herr Prokop. Mr. Prokop. He wanted to know if I was working as a KGB agent. Der wollte wissen, ob ich als KGB-Agent arbeitete. This was getting really exciting, you know. Das war wirklich spannend dann. And I told him, obviously I wasn't. But ich habe ihm dann gesagt, dass ich das nicht mache. Anyway, we must all appear. Aber wir müssen alle offenbar werden. Before the judgment seat of Christ. Vor dem Richterstuhl Christi. Like we're gonna be there. Das heißt, wir werden dort sein. Big time. Ganz sicher. And we're gonna give an answer. Und wir werden Antworten geben And look, müssen. Verse 11. Und nun Vers 11. Therefore. Da. In English it means it's there for a reason. Also da gibt es einen Grund dafür. Therefore. Deshalb. Meaning in light of what I just said. Das heißt im Lichte dessen, was ich gerade sagte. In light of what we just thought about. Im Lichte dessen, worüber wir gerade nachgedacht knowing haben. Knowing the fear of the Lord. Den Schrecken des Herrn kennend. Knowing the soberness of this day. Diese reinigende Kraft dieses Tages kennend. Knowing everything that can be lost. Dass wir, da wir wissen, all das, was da verloren kann, and verloren werden kann. That can be gained. Und alles, was da gewonnen werden kann. Knowing that when we stand before him, we're dealing with eternal issues. Und da wir wissen, dass wir, wenn wir vor ihm stehen werden, uns mit ewigen Dingen auseinandersetzen and whatever werden. Happens there und was immer dort geschehen is wird, eternal. Ist für alle Ewigkeit. So knowing the fear of the Lord, also die Furcht des Herrn wissen, if you keep your finger there, turn to Revelation chapter 1. Blättert einmal zur Offenbarung 1. Just to enhance the fear of the Lord a little bit. Um einfach von dieser Ehrfurcht vor dem Herrn ein wenig noch zu sprechen. Verse 12. This is John the Apostle. Und zwar Vers 12. Johannes der Apostel spricht but hier. Let's look at verse 10. Wir wollen aber bei Vers 10 anfangen. Verse 9. I, John, your brother and fellow partaker in tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus was on the island called Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Why was he there? Warum war er dort? Because of the word of God. Wegen dem Wort Gottes. And because of the testimony of Jesus. Und wegen des Zeugnisses Jesus. I was in the spirit on the Lord's day. Ich war an des Herrn Tag im Geist. They say that's Sunday. Das ist der Sonntag. Der Tag and I heard behind me a loud voice. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme. Like a really loud voice. Eine wirklich laute Stimme. Like the sound of a trumpet. Wie von einer Posaune. Saying, write in a book what you see and send it to the seven churches. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. To Ephesus and to Smyrna and to Pergam and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. It was coming from behind him. Diese Stimme kam von hinten. Then I turned to see the voice that was speaking to me. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. And having turned, I saw seven golden lampstands. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. And in the middle of the lampstands, I saw one like a son of man. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Right, like a human being. Also wie ein Mensch. Clothed in a robe reaching to the feet. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. And girded across his chest with a golden sash. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. His head and his hair were white like white wool. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle. Like snow. Wie Schnee. And his eyes were like a flame of fire. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. His feet were like burnished bronze. Und seine Füße gleich glänzendem Erz. When it had been made to glow in a furnace. Als glühten sie im Ofen. And his voice was like the sound of many waters. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. In his right hand he held seven stars. und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. And out of his mouth came a sharp two-edged sword. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges scharfes Schwert hervor. And his face was like the sun shining in its strength. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer And Kraft. And when I saw him, und als ich ihn sah, I fell at his feet like a dead man. Fiel ich zu seinen Füßen wie tot. This is the fear of the Lord. Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Because this is the same Christ we're going to stand before. Weil das ist derselbe Christus, vor dem wir stehen werden. And when the angel opens that door and said, "You're next." Und wenn der Engel die Tür öffnen wird und sagt dann, ihr seid der Nächste. We already know exactly what we're going to say. Dann wissen wir ganz genau, was wir sagen werden. His face will shine like the sun. Weil sein Gesicht, es wird glänzen wie die Sonne. His eyes will be like fire, what do they call those? Like rays of fire. Und seine Augen, sie werden like sein laser beams, wie so Laserstrahlen, wie Feuer. His feet will be like red hot burning bronze. Und seine Füße, sie werden sein wie ganz heiß glühendes Erz. His voice like many waters. Die Stimme mächtig wie viele Wasser. Come right in. Komm herbei. Say that again. Sag das nochmal. I said come right in. Ich habe gesagt, komm herein. Is there waterfalls here or something? Gibt's irgendwo Wasserfälle oder so? Wow. When he speaks, it'll be like standing near the Niagara Falls. Wenn er sprechen wird, ist es so wie wenn wir bei den Niagarafällen stehen. When John saw this, und als Johannes dies sah, he turned slowly. Hat er sich langsam umgedreht. He heard the voice and went. Er hat diese Stimme gehört. Oh. I'm dead. Ich bin tot. John, you okay? John, Johannes, geht's dir gut? I'm dead. Ich bin tot. I hear nothing. Ich höre nichts. I see nothing. Ich sehe nichts. I know nothing. Ich weiß nichts. I'm not here. Ich bin nicht da. I'm simply dead. Ich bin einfach nur tot. And then the Lord walks over. Und dann kommt der Herr näher. And puts his hand on him. Und legt seine Hand auf seine Schulter. I fell at his feet like a dead man. Und er hat seine Füße gefühlt. Ja, ich bin also auf meine Füße gefallen wie ein Toter. And he placed his right hand on me. Und er legte seine Rechte auf mich. Which tells us that this was more than just a vision. Was einfach davon spricht, dass das mehr als nur eine Vision this war. This is the resurrected Christ. Hier ist der auferstandene Christus. Do not be afraid. Fürchte dich nicht. I am the first and the last. Ich bin der Erste und der Letzte. And the living one. Und der Lebendige. And I was dead. Und ich war tot. And behold, I am alive forevermore. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit and zu Ewigkeit. I have the keys of death and Hades. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wow. This is the Christ we're going to stand before. Und das ist dieser Christus, vor dem wir stehen werden. Therefore, knowing the fear of the Lord. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. And he's going to be just like it was described there. Und er wird genauso sein, wie es hier beschrieben war. And when he speaks. Und wenn er sprechen wird. It'll be like swords coming out of his mouth. So wird das sein, wie wenn ein Schwert aus dem Mund hervorgeht. It'll be so accurate. Es wird so präzise sein. So sharp. So scharf. Knowing everything, alles wissend, full of truth, und voller Wahrheit. Everything he says will pierce through like wow. Und alles was er sagt, es wird einfach durchschneiden. No discussion. Keine Diskussion. No, like, oh Lord, I don't think you understand that. Es wird nicht heißen, oh Herr, ich glaube, du wirst das verstehen. Like a sword, wie ein Schwert. In the presence of perfect light. In der Gegenwart von vollkommenem Licht. And the amazing thing is. Und das Erstaunliche dabei that what he will speak on that day, was er an diesem Tag sprechen wird, will be nothing more or less than what's in this book. Wird nicht mehr oder weniger sein als das, was in diesem Buch steht. He will blow us away by speaking his word. Das wird uns sozusagen den Verstand rauben, weil er sein Wort sprechen wird. And we'll think, und wir werden uns denken, he's speaking his word. Er spricht sein Wort. I know this. Ich weiß das. I thought I knew this. Ich habe mir gedacht, ich and weiß the way das. That it comes across. Und wie es dabei hinüberkommt zu uns. Oh my gosh, it's line upon line. Oh, das ist ja jede Zeile so. It's precept upon precept. Eine Stelle nach der anderen. It's here a little, it's there a little. Da ein bisschen, dort ein wenig. It's coming like a light, it's coming like a knife. Es kommt wie ein Messer, wie ein Licht. It's coming quick. Kommt ganz schnell. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. Wow, all the verses that are in our subconscious mind and unconscious will rise to the occasion. Alle diese Verse, die wir im Unterbewusstsein so speichern, die werden alle da zur Oberfläche kommen. And we'll be absolutely in awe. Und wir werden erstaunt sein, absolut, as he speaks. Wenn er spricht. And we'll think, oh my, I know that. Und wir werden uns denken, ah, das weiß ich. I knew that. Ich wusste das. I forgot that. Ich habe das vergessen. I wanted to live in that. Ich wollte darin leben. I heard that one time. Das habe ich schon gehört einmal. I've never heard that. Das habe ich noch nie gehört. Where's that from? Wo steht denn das? Deuteronomy. 5. Mose. Wow. Unbelievable. Unglaublich. And his word is coming forth. Und sein Wort, es kommt so hervor. He's speaking to us anointed. Und er spricht zu uns in seiner Salbung. In grace and truth. In Gnade und Wahrheit. And we'll be standing there. Und wir werden dort stehen. And he will judge us. Und er wird uns richten. Like he said to the Pharisees. So wie er es den Pharisäern gegenüber ausgedrückt hat. I will not judge you, but the word of Moses will judge you. Ich werde euch nicht richten, aber das Wort von Mose wird euch but richten. But the word itself will judge you on that day. Das Wort selbst wird euch richten an diesem Tag. And here we are today. Und das sind wir heute. Therefore, knowing the fear of the Lord, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, we persuade men. So überreden wir Menschen. We persuade men. Wir überreden Menschen. Beautiful are the feet of those who bring good news. Die Füße sind lieblich derer, die die gute Nachricht bringen. I was talking to a guy a couple weeks ago. Vor ein paar Wochen habe ich mit jemand gesprochen. I met him at a house party. Ich habe einen Mann kennengelernt bei and einer his Party. Ideas were so strange, und er hatte so ganz seltsame Vorstellungen, that I thought, why did I start talking to this guy? Dass ich mich gefragt habe, warum habe ich überhaupt angefangen, mit dem they zu sprechen. They were just so bizarre and weird and all this. I thought, ganz oh, bizarre man. Ideen und why komisch. Did I pick this guy? Also, was mache ich mit dem? And God said to me, I picked him for you. Und Gott hat zu mir gesagt, ich habe ihn für dich ausgewählt. And God just said to me as I was listening to this guy speak. Und Gott hat zu mir gesprochen, während ich ihm so zuhörte, wie er sprach. My dieser Mann, kingdom doesn't go further unless there's confrontation. Mein Königreich wird sich nicht weiter ausbreiten, außer es gibt Konfrontation. You are called to confrontation. Du bist berufen für diese Konfrontation. This is light and darkness. Da ist Licht und da ist Dunkelheit. It doesn't have to be emotionally charged. Das muss jetzt nicht in deinen Emotionen geschehen. But you are confronting him. Aber du wirst ihn konfrontieren. You're listening to him. Du hörst ihm zu. You're kind, you're suffering long. Du bist nett, du bist langmütig. But you're looking for opportunity. Aber du hältst Ausschau nach Gelegenheiten. To turn what he's saying around and showing him the reality of what he's saying. Um das umzudrehen, was er sagt, und ihm dabei die Realität dessen zu zeigen, was er sagt. Who knows this guy? Und wer weiß, dieser Mann, 3-4 years from tonight, vielleicht in 3 oder 4 Jahren von dieser Nacht an, doesn't come back and say that conversation changed my life. Dass er vielleicht dann sagen wird, dieses Gespräch hat mein Leben verändert. All of us can look back to some point, und jeder von uns kann zurückblicken auf einen gewissen Punkt. And we can say, if it wasn't for that person speaking to me, und wir können sagen, wenn es nicht um diese Person gegangen wäre, die mit mir damals gesprochen hat, wo wäre ich heute? We can all look back at some time, und wir können da wirklich jeder zurückblicken, and laugh at the way that we used to think, und darüber lachen, wie wir damals gedacht like, haben. Like, wow, I mean, I'm embarrassed about that conversation also I had with you 3 years ago, Pastor Rob. Also ich lache über diese Konversation, die ich da hatte mit dir, Pastor Rob, vor 3 Jahren. I was a weirdo. Da war ich ein ganz I mean, I was into every kind of strange thing imaginable. Ich habe da alles Mögliche ganz Seltsame gedacht. But you were so patient. Aber du warst so geduldig and kind. Und so nett. I hope I was. Ich hoffe, ich war das. The fear of the Lord. Die Furcht vor dem Herrn. Therefore, deshalb, knowing the fear of the Lord, da wir die Furcht des Herrn kennen. Now imagine if you stand before that Christ. Also stellt euch das vor, wenn ihr vor diesem Christus stehen werdet. And he doesn't say fear not. Und es heißt nicht fürchte dich nicht. He's in his wrath. Er kommt in seinem Zorn. He's the Lion of Judah. Er ist der Löwe von Juda. You've rejected him. Du hast ihn abgelehnt. And now he's your judge. Und nun ist er dein Richter. And it's eternal. Und das ist für alle Ewigkeit. And it's at the white throne judgment. Und das wird beim weißen Throngericht geschehen. Knowing the fear of the Lord, we persuade men. Da wir nun diesen Schrecken des Herrn kennen, überzeugen wir Menschen. But we're not overbearing. Aber wir we don't overwhelm people. Also wir überwältigen sie sozusagen nicht. But we persuade them in love. Aber wir überreden sie in Liebe. We may even let them talk for a while. Wir lassen sie sogar sprechen eine Zeit. Just so they can hear themselves. So dass sie sich selbst auch hören können. We have a strategy to persuade men. Aber wir haben eine Strategie, um Leute zu überreden. And the kingdom of God will not go further. Und das Königreich Gottes wird nicht weiterkommen. Unless we confront some type of darkness. Wenn wir uns nicht gegenüber Finsternis ausdrücken. The front line is light against darkness. Auf der Frontlinie, da heißt es Licht gegen die Dunkelheit. I believe Gerald Hudderbusch is going out in the street on Friday. Ich glaube, der Gerald Hudderbusch geht am Freitag auf die Straße hinaus, Sketchboard. Um Sketchboard zu machen. Is upon us. Also die Sketchboard-Saison beginnt wieder. And what a place where light meets darkness. Und was ist das für ein Platz, wo da Dunkelheit auf das Licht trifft? Where you work, light meets darkness. Und auch da, wo du arbeitest, da trifft die Dunkelheit das Licht. At the Burg Theater, light meets darkness. Im Burgtheater, da trifft Dunkelheit auf Licht. At the hospital, light meets darkness. Im Spital, da wird Dunkelheit mit Licht getroffen. At the high school. Im Gymnasium. At the university. An der Universität. At the Anchor Bakery. Beim Anker in der Wherever Bäckerei. We go, light meets darkness. Wo immer wir dahin gehen, da trifft das Licht auf and der Dunkelheit. Knowing the fear of the Lord. Und die Furcht des Herrn kennen. We know it. Wir kennen sie. Because we believe his word. Weil wir an sein Wort glauben. He was a captive on the island of Patmos. Because of the word. Er war gefangen auf der Insel Patmos wegen des Wortes Gottes. Not because he was religious. Nicht weil er religiös war. Not because he wore a robe. Nicht weil er dann bestimmte Kleidung trug. Or had a beard. I was on the island of Patmos because I grew a beard and looked like Jesus. Einen bestimmten Bart oder was? Ich war auf der Insel Patmos, weil ich diesen Bart trug und so wie Jesus aussah. No, he was there for one reason. Nein, er war dort aus einem bestimmten because Grund. Because of the word of God. Wegen des Wortes Gottes. And that word was a testimony about Jesus. Und dieses Wort, es war ein Zeugnis von Jesus. And the world is coming to a place, und die Welt, sie gelangt an diesen where Platz, it's going to despise Christianity more and more. Wo das Christentum immer mehr verachtet wird. Even to the place in Revelations chapter 20, sogar wie es euch in der Offenbarung 20 dann heißt, where the guillotine will come back, wo diese Guillotine wieder zurückkommen wird. Believe it or not. Ob ihr es glaubt oder capital nicht, punishment is going to return. Die Todesstrafe wird wiederkehren. To the Roman Empire. Im römischen Revelations Reich. Chapter 20 verse 4. Offenbarung 20 vers 4. Then I saw thrones. Und ich sah Throne. And they sat on them. Und sie setzten sich darauf. And judgment was given to them. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Watch this. And I saw the souls of those who had been beheaded. Und ich sah die Seelen derer, die um das ja. Because of their testimony of Jesus, die enthauptet wurden wegen ihres Zeugnisses Jesu. And because of the word of God. Und um das Wort des Gottes willen. And those who had not worshipped the beast or his image. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten, und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Mark on the right hand and forehead? Dieses Malzeichen auf der rechten Hand und auf der Stirn? Is that inconceivable today in the world of computers? Ist das so unerkennbar heute in dieser Welt der Computer? The computer chip under the skin, right hand, forehead? Dieser Computerchip unter die Haut eingepflanzt an der rechten Hand und Why an der Stirn? Why both? Because if you have an accident, they always know there's a chip on the forehead. Warum beides? Weil wenn du einen Unfall hast, dass du dann immer noch diesen Chip an der Stirn trägst. Wenn du deine Hand if verlierst, you don't have a right hand, wenn du keine rechte Hand hast, everybody's got a forehead. Jeder hat eine Stirn. They don't all look the same. They don't all look the same. Sie schauen nicht alle gleich some aus. Are big, some are small. Manche sind größer, manche kleiner. But everyone's got a forehead. Aber jeder hat eine Stirn. And the chip. Und dieser Chip. Because they did not receive the chip. Weil sie dieses Malzeichen, diesen Chip nicht angenommen haben. It's interesting. You know what's really interesting? Und wisst ihr, was wirklich interessant Someone ist? Someone just told me. Jemand hat mir das gesagt. That this, do you ever hear on CNN? You hear this thing about the with Blair, what's his name, Tony Blair, and this package for Israel. Wenn ihr in CNN nochmal zuschaut und da hört von Tony Blair und das, was er für Israel hier... They have this new package deal for Israel. Da gibt es so ein... What is that called? The roadmap. So ein Programm haben sie ausgearbeitet für Israel. Do you know what they said? This package will be a three-year package. Es geht um ein Programm, das 3 Jahre lang sich erstrecken soll. Possibly a three and a half year package. Und zwar möglicherweise sogar auf 3,5 Jahre lang ausgedehnt. Goodness. Oh my goodness. You turn to Revelations. Possibly a three and a half year package. Also möglicherweise auch 3,5 Jahre. If I can just find this off the top of my head, 3.5 years is the number we find in Revelations. The first 3.5 years for the first half of the tribulation, and 3.5 for the second. Also die Zahl 3,5 Jahre, das finden wir in der Offenbarung. 3,5 Jahre zunächst für die Trübsalzeit und dann noch mal seine Hälfte von 3,5 Jahren. Where is it? Right. Verse 5, Revelation 13. Also Offenbarung 13, Vers 5. There was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. This is Antichrist. Da ist die Rede vom Antichristen. I don't know who he'll lead, but he's going to lead a coalition of nations. Ich weiß nicht, was er anführen wird, aber er wird eine Koalition von Staaten anführen. An authority to act for 42 months was given to him. Das wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. We're hearing it right on CNN. So wir hören das auf It's CNN. It's going to be 3 years or 3.5. Wir hören da, 3 Jahre wird das dauern oder vielleicht 3,5 Jahre. Because of the word of God. Wegen des Wortes And you tell people, und du erzählst dann Leuten, that it's in the Bible, dass das in der Bibel steht. And they think you're crazy. Und die glauben, du bist verrückt. Right? And this is exactly, go back to 2 Corinthians and we'll close. Und nun, wir gehen zurück zum 2. Korintherbrief und dann wollen wir abschließen. They think you're crazy, verse 13. Die glauben, du bist verrückt, Vers 13. If we are crazy, denn sei es, dass wir außer uns or wären, if we are beside ourselves, oder außer uns wären, it is for God. So waren wir es für Gott. If we are of sound mind, it is for you. Sei es, dass wir vernünftig sind, so verse sind wir es für 14. Euch. Vers 14. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. It constrains us in the King James. Also sie drängt uns. The love of Christ constrains me. Having concluded this, sie drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, that one died for all, dass einer für alle gestorben ist, therefore all died, und somit alle gestorben sind. And he died for all, und für alle ist er gestorben, and we'll close with this, und damit schließen wir jetzt so ab, that they who live, damit die, welche leben, might no longer live for themselves, nicht mehr sich selbst leben. And we'll close with that. No longer live for yourself, nicht mehr länger für sich selbst zu leben, but for him who died, sondern für den, and rose again on their behalf, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. No longer live for yourself, nicht mehr länger für sich selbst leben. You know, it's easy even for Christian workers to live for themselves. Sogar für christliche Mitarbeiter ist es einfach, für sich selbst zu leben. Philippians chapter 2 verse 21. Philipper 2, 21. Speaking of Christian workers, da ist die Rede von christlichen Mitarbeitern. For they all seek their own interests, weil sie suchen alle das ihre, not those of Christ Jesus. Nicht das, was Jesu Christi ist. These were the people that Paul was coming in contact with. Und das waren die Leute, mit denen Paulus Kontakt hatte. And he said, the only one I can send to you is Timothy. Und er hat gesagt, den einzigen, den ich euch schicken kann, das ist der Timotheus. The rest of these guys are seeking their own interests. Ja, all die anderen, die suchen bloß ihre eigenen Interessen. Excuse me. Paul was constrained by the love of Christ. Aber Paulus wurde gedrängt durch diese Liebe von Christus. He was focused on the Bema Seat. Und er war ausgerichtet auf diesen Richterstuhl Christi. And he knew the only way he could stand there. Und er wusste, die einzige Möglichkeit, vor diesem Richterstuhl zu bestehen, was by his mercy and his grace. Wäre es, durch seine Barmherzigkeit und Gnade and zu bestehen. And he was focused. Und er war ausgerichtet. And he was motivated by the fear of the Lord. Und er war motiviert durch diese Ehrfurcht vor Gott. And the love of Christ. Und von der Liebe Christi. And it gave him a lifestyle. Und das hat zu einem Lebensstil geführt bei ihm. A little bit bizarre. Der ein wenig seltsam war. He didn't seem to care about too many things. Und es scheint so, als ob er sich nicht um allzu viele Dinge gekümmert hätte. He was making decisions. Er hat Entscheidungen getroffen. Always to reach people somehow. Nämlich überall Leute irgendwie zu treffen. Because of the Word of God. Wegen des Wortes Gottes. So here we are tonight. Also heute Abend sind wir hier. Get the Word in your heart. Nehmt dieses Wort auf in euren Herzen. As much as you can. So oft und so viel ihr nur könnt. You don't know how. We don't know. One day. Wir wissen es nicht. Eines Tages. When I was around 20 years old. Als ich so 20 Jahre alt war. I thought, what would happen someday if I was in a prison? Da habe ich mich gefragt, was wird wohl geschehen, wenn ich einmal in einem Gefängnis lande? I better have the Bible memorized if I don't have a Bible. Ich werde wohl die Bibel besser auswendig lernen, wenn ich dort keine Bibel haben sollte. So I started memorizing chapters of the Bible. Also habe ich begonnen, ganze Kapitel auswendig zu lernen in der Bibel. Hiding in my heart. Und habe sie in meinem Herzen verborgen. So, knowing the fear of the Lord, also die Furcht vor dem Herrn zu kennen. Let's persuade men. Darin und deshalb wollen wir Leute überreden. In any way that we can. In jeder nur erdenklichen Weise. Controlled by the love of God. Gedrängt von der Liebe Christi. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Wow, it does such a work in our hearts. Es macht solch ein mächtiges Werk in unseren Herzen. And without your word, we're like a car without gas. Und ohne dein Wort wären wir wie Autos ohne Benzin. So, Father, we pray tonight. Also wir beten heute Abend, Vater. You would take these thoughts. Dass du diese Gedanken nimmst. And as we live our life this week, und wenn wir jetzt unser Leben weiterleben diese that Woche, the Bema seat would be a picture in front of us, dass der Richterstuhl Christi ein Bild vor unseren Augen wird. And those words, fear not. Und diese Worte, fürchtet euch nicht. Fear not. Fürchtet euch I am nicht. The beginning and the end. Ich bin das Ende und der Anfang. I was dead, but I am alive forevermore. Ich war tot, aber ich bin jetzt lebendig für alle Ewigkeit. Father, we pray for soul winning this spring. Und Vater, wir wollen beten für das Seelengewinnen. Bring to life our sketchboard team. Erwecke du das Leben dieses Zeichentafelteams. And quicken us. Und erfrische uns. To the reality of lost souls, we pray. In Bezug auf verlorene Seelen. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.